Weiser. Patvetter von so vielen Weisen, Täuschern und Erznarren. Nur diese Nacht noch. Ein Dach über dem Kopf. Und ich will abschwören. Meinen Schalks Namen und mich Hans Strebdich schimpfen und bis ans Ende Wackersemmelbrot backen oder Flickschustern, wie es Klaus mein Erzeuger selig sein Lebtag geträumt. Aus Salum. Weiser. Unsere Lanzen sind wie Schwamm. Will uns einer neue kaufen, muss er machen, dass wir saufen. Oha, ihr werdet meine Gäste bleiben müssen. Heute Nacht und morgen, wer weiß. Kein Zaun noch Strauch ist zu sehen, geschweige ein Fetzen vom Himmel. Saudreck. Und ich wollte bei Morgengrauen die Türme von Naumburg sehen. Es könnte dieses Wetter ein wohlfeiler Anlass sein zu mancherlei Kurzweil. Zu was? Zu einem Schwank oder derlei. Zu einem Zank? Oh, dieses grobe Gesindel macht, dass einem das Wort im Halse erstickt. Lass dich der Gott selber ein! Zu, die Stub! Kräftig, Kumpan! Zu! Renn! Herr Bergwirtin, da hat euch was reingestürmt. Dem ist nicht wärmer im Walk wie dem Satan bei einer Christmess. Der braucht was Heißes. Habt ihr was Heißes? Der Kessel schwappt über von Brühsupp. Aber wer zahlt's? Die... wird euch zahlen. Der hat ein Totenhaupt bei sich. Und gänzlich versilbert. Ihr seht, der Sancta Sterculia Haupt. Das Haupt eines Stinkbaums? Wetter. Es hat mich unter die Gelehrten gestürmt. Geht, bringt dem Kerl eine Brühe. Ich will sie zahlen. Ja, wenn ich's nicht todsicher wüsste. Was? Wollt ihr wissen? Dass der Erzschelm Eulenspiegel gehängt ist? Ich hab's von der Nürnberger Tuchmess. Die in Lübeck haben den Hunsfort den Gar ausgemacht. Ja, na dann. Von was seid ihr geritten? Welche sollte der eisstarre Lump mit Eulenspiegeln gemein haben? Es war im Land des Fürsten Bogislaw. Da fand Till Eulenspiegel auf dem Gnadenacker das Haupt eines Toten. Das ließ er versilbern. Darauf prügelt er einem Bettelmönch die Kutte vom Leib, kroch aber selber ins Mönchsgewand und ritt dieweils vermummt gen Wolgast. Gesegnet euer Eingang, Bruder Pfarrer. Euer Ausgang desgleichen und womöglich alsbald. Von welcher Bruderschaft? Von der Bruderschaft dieses silbernen Haupts. Nein! Wie könnt ihr einen von euresgleichen mit einem verhunzten Totenhaupt erschrecken? Wer ist das? Der heilige Sankt Brandanarius. Der. Und dem hat ein Engel das Totenhaupt so versilbert? Der Engelsfürst Michael, mit höchst eroselbigen Fingern. Und also fallen gar viele Wunder vor in des himmlischen unerforschlichen Reich. Und ihr wollt ein neues Gotteshaus bauen, auf des heiligen Sankt Brandanarius Geheiß. Na, wer hindert euch? Geht und baut Kirchen. Was, Bruder Pfarrer? Ist's hierzuland Sitte geworden, dass man dem Auftrag der Himmel die Tür weist? Wie könnte ich das Ohr eurer Schafherde treffen, ohne die Stimme ihres Hirten? Wie ihre eisernen Herzen erweichen, ohne dass ihr mir hilfreich zur Hand geht? Beim heiligen Werk. Ach, was hab ich gesündigt, dass mir dies widerfährt? Ihr Lämmlein von Wolgast! Die Heiden verachte ich. Lämmer, dass ihr das Wunder des heiligen Sankt Brandanarius erfahret! Kommt zuhauf in die heilige Mess, es ist Messzeit, Lämmer von Wolgast und Sankt Brandanarius wird unter euch weilen. Und da aber die Sintflut zu Ende war, da senkt sich die Arche Noah auf die Spitze vom heiligen Berg Jordan und herausspringt Gott lobend, der mehrteils hundertjährige Erzvater, und wirft sein gepriesenes Aug auf wen? Auf den heiligen Sankt Brandanarius. Und was sagt Noah zu Brandan? Gehe denn hin und streue stattliche Kirchen über die Erde. Und Sankt Brandanarius streuet. Aber von was? Vom Opfer. Ihr Lämmer von Wolgast, vom Opfer. Andererseits frag ich, nahm denn der Heilige von jedem? Dies war im Ferne. Nur der Reine, spricht Sankt Brandanarius durch mich. Nur der Reine wird die gebenedeite Stadt Gomorra sehen. Bruder, was bringt ihr da alles durcheinander? Was schiert dies den Heiligen? Das Opfer sucht dieser nichts wie das Opfer. Doch wehe, es wagt sich ein Sünder in der Opferbüchsnähe. Nicht der Lügner soll opfern, noch der heimliche Dieb, nicht der Geldborger, noch alle Heuchler. Denn des heiligen Haupt würde machen, dass der Gestank des Verdammten nicht erst morgigen Tags vor den Nachbarn ruchbar wird, sondern gleich hier auf der Stelle, hier in der Kirche. Jesus, Maria und Josef, so komm herunter mit des heiligen Haupt und prüf uns. Ja, Bruder, prüf uns. Prüf uns doch, Bruder. Prüf uns. Kümmert euch um den Fortgang der Mess. Brandan prüft jetzt euer Leben. Nur wer rein ist, der darf geben. Sünd und Frevel müssen stinken. Rein Gemüt lässt Taler blinken. Stink ich? Bruder. Aber beileibe. Ich werd doch nicht etwa stinken. Lavendel verbreitest du rings um dich. keiner soll sagen, dass unser Eins stinkt. Nicht doch, das sagt keiner nicht. Rein ist, wer mit Talern winkt, wer nichts hergibt, dieser stinkt. Nimm meinen Ring. Diesen Tag. Meine silberne Spange. Nimm. Der Knopf ist purer Diamant. Meine Amtskette nimm. Für das Gotteshaus, für das Neue. Bruder, Groschen und Taler hat seine Ordnung. Aber was nehmt ihr Geschmeide und Amtsketten an? Das, Bruder Pfarrer, bleibt des St. Brandan tiefes Geheimnis. Halt! Ein Betrug! Oh. Halt! Ein Verderber und Schänder am heiligen Opfer! Also, es wollte keiner stinken vor Sint und gab darum jeder reichlich. Eulenspiegel aber, macht sich aus dem Opfer der Lämmer von Wolgast einen fetten Tag und kam, da er das Opfer verzehrt, in die Stadt Wismar. Dass ich's nie aufhört zu preisen, kein Mann auf Gottes geprüfter Welt, der sein Brot mehr redlich verdienet, denn der Schmiedemeister von Wismar. Pack dich, schmier dein Schmalz wem anderen aufs Brot. Aber Meister, wie könnt ich? Wird doch der Goldschmied selber kein Hufeisen zierlicher biegen als ihr. Du Bettelwanst wirst das wissen. Freilich, im englischen London kommt zu eines Hufeisens Nutzen ätzliche Artifizienz. Arti. Aha. Ja, nämlich der Engelländer schmiedet das Eisen dieser Gestalt, dass die Gäul durch Moor und durch Matsch und über Mist wie über eisige Glätte nicht anders stolzieren wie über die trockene Straße. Über Moor wie über Eis. Und durch Matsch wie durch Mist. Wie kann dies gehen? Aus dem hundsföttischen England ist gar manches aufs Festland gekommen. Und du hättest dergleichen Hufeisen gesehen? Wie könnt ihr das fragen? Und könntest eine Mähre mit sowas beschlagen? Meister, für ein artiges Mittagsbrot tue ich alles. Er macht was wie einen Kufen. Wie einen Schneeschuh aus Eisen. Wird das nach hinterwärts nicht zu lang? Lieber Knecht, mir läuft Kundschaft haufenweis zu. Alles fragt nach den englischen Eisen. Wird's nicht bald an der Zeit, dass wir die ersten Mähren beschlagen? Bah, drei oder vier Gäul. Wie käme da der große Leumund in Umlauf für euch? Lasst mich erst einen Vorrat schmieden. Bester, aller Ehrenwerter, jetzt schicken schon die hohen Ratsherren zu mir. Niemand mehr in der Stadt kann's erwarten, dass seine Gäul die englischen Eisen tragen. Gut Ding braucht Weile. Sagt das den Herren und bittet um 1 bis 2 Tage Geduld. So, Meister. Jetzt könnt ihr allerorts kundtun und ausrufen lassen, ihr wäret im Stand, an die 100 Gäul mit dem Wunderwerk zu beschlagen. Und ich wette, jetzt kommt der große Leumund für euch. Ha ha ha ha! Gott, verdammte Schildbären! Ich den Hals diesem Pferdeschinder, die Aasgeier über den Knochenbrecher. Wo findet den Schadenfroh? Wo steckt dieser Sauknecht? Dieser Eulenspiegel? Dass dich das Fegefeuer, dass dich des Satans unterster Lude zum Abendmahl frisst und auf dem höllischen Abtritt stoßweis ausscheißt. Was hast du mir angetan mit deinen englischen Eisen? Die Geul stolpern über die eigenen Knochen. Die Kaleschen der Ratsherren liegen im Rinnstein. Ja, Meister! Habt ihr denn nicht alle Fuhrleut mit Vorbedacht unterwiesen, dass ein Gaul mit Londoner Eisen eine englische Gangart braucht? Scher dich an meine Belk. Abschinden wirst du mir diesen Schaden. Und wenn dich mein Weib im Säustall braucht, wirst du hetzen und die Koben ausmisten. Und wenn mir die Glut zu gering wird, werd ich pfeifen nach dir wie nach dem räudigsten Rüden. Und du wirst hetzen und buckeln, buckeln und hetzen, bis dir das Fell durch ist und du der Welt die nackelten Knochen zeigst. Eulenspiegel! Soll ich die Säure meines Kron kassieren? Eulenspiegel! Die Kuh ist zu melken, marsch! In den Stall! Eulenspiegel! Das Schmiedefeuer brennt! Reck deine Lüften! Eulenspiegel? Eulenspiegel! Eulenspiegel! Der Meister macht's wahr. Für die englischen Eisen schindet er ihm das Leder vom Leib. Ich hab mein Bedenken. Ein Eulenspiegel hätt ihm für so viel Schindlieder längst was geblasen. Noch ist Winter. Wart's ab, bis die gute Jahreszeit kommt. Eulenspiegel! Eulenspiegel! Eulenspiegel! Da hat mir der Hundspott Magnesia über das Schmiedefeuer gehängt und Purgans aus Arabia rieseln in Beuteln. Ich hatte Ratschlag vom Herrn Apotheker, auf dass ich das Schmiedfeuer ohne Blasebalg über Mitternacht halte. Erhalten? Es hat mir die Schmiede zerfetzt bis auf die Festen. Und übrig ist mir der Abtritt im Hof. Und da treibt's mich jetzt hin. Und da scheiß ich dich stoßweis aus. Rennt des Satans unterster Lude. Haltet den Schubiak! Das kommt, wenn einer Eulenspiegel das Fell vom Leib schnitten will. Vernommen? Was denn? Eulenspiegel. Eulenspiegel? Hat Konsilium und Versammlung ausgeschrieben für einen jeglichen Schneider im Sachsenland. Konsilium? Versammlung? Warum? Ja, zu welchem Verstand? Eine Kunst will er uns lehren. Eine Kunst? Die soll uns und unseren Kindern gut tun, dieweil die Welt steht. Auf Fatzwerk, sag ich. Und ich sag, Kunst hat noch keinem Handwerk geschadet. Wo ruft Eulenspiegel uns Schneider denn hin? In die Stadt. Rostock. Rostock. Rostock. Da zieh ich hin. Ach, Fatzwerk. Nichts als wie Fatzwerk. Vater, ich zieh nach Rostock. Nach Rostock. Rostock. Rostock. Rostock. Rostock. Und wenn ihr nichts mitbringt nach Haus von der beschwerlichen Reis als wie dieses, ihr könnt sagen, ihr habt alle Schneider von Sachsenland zu Rostock auf einer Wiesen gesehen. Ist das wenig? Ich bestehe. Es bleibt Fatzwerk. Ein Fatzwerk mit hinreichend Weisheit dahinter. So viele Schneider auf einer Wiesen. Das kann was geben. Fatzwerk. Du geh. Musst du Luzifern in jedem Nadelbett wittern? In jedem Maßteil auf meiner Elle muss ich das. Er ist halt der Erzschalk, der Eulenspiegel. Gevattern. Schneider. Ha! Hinterrücks kümmt das. Wie allweil. Ehrbare Männer. Meister von Beinkleid, von Wams und wärmender Weste. Da, auf dem Haus, hoch auf dem Dachfirst. Ah, da, da ist da. Sie. Doch. Warum bist du nicht nahe bei von uns? Lässt komm unter uns, lehr uns die Kunst, ja, welche sie. Du ausgeschrieben. Fatzwerk. Schneider von Sachsenland. Hier. Psst. Ihr sollt merken, und verstehen. Besitzet ihr eine Schere, Ellen und Faden und einen Fingerhut, dazu eine Nadel? Jawohl. So habt ihr Werkzeugs genug zu eurem Handwerk. Nicht aber habet ihr Werkzeug für eine Kunst. Kunst? Diese Kunst aber habet von mir und gedenket mein dabei. Wann ihr die Nadel gefädelt habet, vergesset nie und nimmer, dass ihr ans ander End vom Faden einen Knoten machet. Ansonsten ihr stechet unzählig Stich umsonst. Und der Mensch bleibet allweil Genas führt. Mehr hast du uns nicht zu sagen? Deine Kunst wissen wir alle wohl. Seit 1000 Jahren wissen wir die. Was vor 1000 Jahren geschehen ist, das weiß keiner von euch. Denn es war keiner dabei. Ergo müsst ihr die Kunst lernen von mir. Und für das bin ich 20 Meilen gegangen. Lasst uns den Schabernack herunterholen vom Fürst. Hier. Aber wie? Seht ihr denn nicht, dass er über die Dächer davon wischt, wie wenn unser eins zu ebener Erde über Pflastersteine springt und macht uns obendrein eine Nase? Und seinen Lappen von Zunge steckt uns der Fatzke heraus, der vermaledeit. Halt!